ihr euch kurz hier selber vorstellt auf dem Podium. Piraten kennen mich ja und wir haben uns ja auch schon kurz untereinander ausgetauscht. Ja, bitteschön. Alex, möchtest du anfangen oder der Martin Ehrenhauser direkt? Okay, ich übernehme mal Martin Ehrenhauser. Ja, hallo alle zusammen, freut mich. Mein Name ist Martin Ehrenhauser, ich bin fraktionsfreier Abgeordneter im Europäischen Parlament. Meine Themen sind Korruption, Transparenz, Datenschutz, Demokratie. Also sehr, sehr ähnlich und verwandt mit den Themenbereichen, mit denen sich die Piratenpartei sehr intensiv beschäftigt. Und ja, ich bin seit 2009 im Europäischen Parlament, war davor als Büroleiter für einen österreichischen Abgeordneten tätig und bin eigentlich in Österreich bekannter geworden durch das Aufdecken von mehreren Korruptionsfällen, unter anderem den Skandal um die Baukonzern Strabag, ist der zweitgrößte Baukonzern in Europa, und natürlich auch den Korruptionsskandal rund um den EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin. Ja, vielen Dank. Vielleicht, Alexander, du auch noch ein paar Sätze zu deiner Person? Ja, hi, ich bin der Alex, Alexander Sander. Ich arbeite für Martin Ehrenhauser. Ich beschäftige mich da mit den Themen Netzpolitik, innere Sicherheit und Datenschutz. Arbeite jetzt seit gut 2 Jahren in Brüssel und wie gesagt, also mit meinen Themen oder mit diesen Themen beschäftige ich mich auch ein bisschen in meiner Freizeit. Die Kampagne NoPNR gegründet. Das ist so eine Kampagne gegen die Fluggastdatenauswertung, wo ich mich beschäftige. Bin auch Mitglied bei der DigiGes und schreibe halt bei Netzpolitik ab und zu mal ein paar Blogkommentare und in Österreich auf netzkinder.at und ja, soweit von mir. Ja, herzliches Dankeschön. Und ja, dann würde ich auch vorschlagen, heute ist ja mehr das Thema Demokratie und Europa. Ich bin ja aufmerksam geworden auf dich, als ich den Blog gelesen habe oder einen Blogartikel gelesen habe, das neue Europa-Netzwerke statt Nationen. Und das bezog sich ja auf ein Essay, das Robert Menasse geschrieben hat unter dem Titel Der europäische Landbote, wo er ja ein Zukunftsbild oder ein Bild von Europa beschreibt. Ich denke mal, zum Einstieg, vielleicht könntest du so ein paar kurz erläutern, was Menasse sozusagen dort schreibt, was so seine Kernaussagen sind, weil darauf bauen ja dann letztendlich auch die Dinge, die du auch in dem Blogartikel geschrieben hast, nochmal auf. Ja gut, also Robert Menasse ist ein österreichischer Autor und er hat vor kurzem eben den Landboten verfasst. Er ist da für einige Monate nach Brüssel übersiedelt und wollte eben aus dem Inneren heraus, also aus dem Inneren der europäischen Herumwährung heraus, einen Essay verfassen. Also eigentlich wollte er einen Roman verfassen, aber es ist dann schlussendlich einmal zwischenzeitlich ein Essay geworden. Und im Kern geht es eigentlich darum, also das Interessantere zum Beispiel im Kern ist für mich die Utopie, die dahinter steckt. Utopien sind wichtig, Utopien sind das schlussendlich, das wir benötigen, damit wir unsere Zukunft vernünftig gestalten können. Und wenn wir nicht an Utopien glauben, dann werden wir, glaube ich, unsere Zukunft nicht positiv gestalten. Und er hat eben in seinem Essay die Utopie von einem nachnationalen, subsidiären Europa, also schlussendlich von einem Europa, in dem der Nationalstaat obsolet wird. Und seine These ist, also es geht entweder das Europa der Nationalstaaten unter oder es geht das gemeinsame Europa, die Europäische Union unter. Und das war die Grundthese schlussendlich für seinem Buch. Ja, vielen Dank. Du hast es gerade geschrieben, Utopien sind wichtig und ich habe es auch gelesen und mir ist eben dieser Satz eben auch hängen geblieben. Europa wird etwas völlig Neues, ein Kontinent ohne Nationen, eine freie Assoziation von Regionen, kein superstaatlicher Zentralismus, sondern gelebte demokratische Subsidiarität. Jetzt ist es ja so, dass wir das relativ schwer greifen können. Also ich sag jetzt mal, unter Supernationalstaat oder Superzentralstaat kann sich jeder was vorstellen. Das Europa der Region kann sich jeder etwas vorstellen. Beides ist aber ja dadurch gekennzeichnet, dass es in der einen oder anderen Form Grenzbildungen gibt, also Nationen gibt. Und wie könnte denn aus deiner Sicht so eine Utopie weitergeschrieben werden, wenn man mal sagt, es gibt auf einmal keine Nationen mehr in Europa? Also die Herangehensweise war ja folgende. Also die Frage stellt sich ja, wie soll Europa in der Zukunft, wenn auch in der fernen Zukunft, aussehen? Was ist eigentlich der Sinn von Europa? Der Sinn von Europa ist ja eigentlich, dass man die nationalstaatlichen Grenzen schlussendlich überwinden und dass man die Konflikte, die diese Nationalstaaten in der Vergangenheit immer wieder produziert haben und für die sie verantwortlich waren, schlussendlich ausradiert und minimiert. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten natürlich, wie man das handhabt. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, okay, man will, so wie es Robert Menasse eben macht, ein Europa der Regionen. Da bin ich aber der Meinung, dass das schlussendlich nicht wirklich besser ist als wie ein Europa der Nationen, weil es immer noch regionale und territoriale Grenzen gibt. Und diese Grenzen oder diese Gebiete schlussendlich, die haben natürlich eigene Interessen und die versuchen natürlich, diese eigenen Interessen durchzusetzen. Und je mehr von diesen Gebieten es gibt, je mehr von diesen Grenzen es gibt, desto konfliktreicher werden natürlich dann die Auseinandersetzungen schlussendlich aus in der Politik. Also was es benötigt, ist ja schlussendlich die Überwindung genau dieser Grenzen und das können wir nicht schaffen, indem dass wir einfach dann regionale Grenzen sagen und sagen, okay, gut, dann müssen wir dann dürfen einfach nur die einzelnen Regionen ihre Abgeordneten versenden, weil da haben wir ja mehr oder weniger wieder das gleiche Problem. Sondern die Möglichkeit wäre eigentlich, und das ist so ein bisschen die Utopie, die wir entwickelt haben, also der Alexander gemeinsam und ich, von einem Europa der Netzwerke. Also die Frage, wie kann in einer digitalisierten, globalisierten Welt politischer Prozess funktionieren? Und da haben wir uns gedacht, also man muss eben genau diese starren Grenzen und Strukturen aufbrechen und da braucht es eben dynamischere Einheiten. Und solche dynamischen Einheiten könnten vor allem in einer digitalisierten Welt schlussendlich Netzwerke sein. Was ist ein Netzwerk? Ein Netzwerk sind natürlich unterschiedliche Dinge. Sie orientieren sich eigentlich an Themen. Also es könnte zum Beispiel ein Netzwerk sein, die Gemeinwohlnetzwerk. Also Leute, die sich zu einem unterschiedlichen Thema gefunden haben und da politisch aktiv sind. Das könnte aber auch das ACTA-Netzwerk zum Beispiel sein. Also da hat sich eine große Bewegung, eine zivilgesellschaftliche Bewegung herausgewählt. Und in diesen Netzwerken muss es einfach möglich sein, dass die im politischen Prozess intensiver teilnehmen. Also das heißt, es gibt immer noch natürlich einen klassischen politischen Prozess, wenn man das so sagen will. Also es wird immer noch ein Parlament geben. Aber diese Netzwerke sind eine Alternative zu einem herkömmlichen Parteiensystem. Diese Netzwerke können, die müssen im politischen Prozess mehr Mitsprache bekommen. Da denke ich zum Beispiel, dass, also was direkt demokratische Elemente betrifft, da könnte es sein, dass das Rederecht ist im Plenum, da könnte es sein, dass solche Netzwerke dann schlussendlich auch Änderungsanträge einbringen können in das Parlament. Aber schlussendlich ist das Ziel, dass es flexibler ist, dass es über Grenzen hinweg ist, dass es zu unterschiedlichen Themen ist und vor allem, dass es auch, sobald das Thema wieder erledigt ist, dass diese Netzwerke auch wieder verschwinden und wieder neue raufkommen. Also eine neue Dynamik eigentlich in dem ganzen Spiel drin entsteht dadurch. Okay, ist ja eine interessante Utopie und was mich halt jetzt interessiert, die Frage ist mir jetzt gerade gekommen, als du es so beschrieben hast, dass diese Netzwerke eben auch eine Alternative zum Parteienwesen oder zum Parteienprozess sein können. Wie ist es denn halt, ich meine, Lobbyistenverbände zum Beispiel sind ja relativ gut organisiert. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass es da eben so eine Netzwelt auch sehr stark von Lobbyistenverbänden dann nochmal beherrscht wird, was ja sowieso jetzt schon, sage ich mal, ein Problem oder ja doch ein Problem innerhalb der Europäischen Union und deren Institutionen ist? Also grundsätzlich sehe ich das Ganze sehr neutral. Also worum geht es in der Politik? In der Politik geht es um Interessen. Ja? Jeder Mensch, jedes Unternehmen, jede Organisation hat ein Eigeninteresse. Und das ist grundsätzlich einmal nichts Schlechtes. Also jeder Mensch, jede Organisation darf ein Eigeninteresse haben und das ist legitim. Das Problem, was wir haben, oder die Aufgabe der Politik ist es schlussendlich, genau diese unterschiedlichen Eigeninteresse hin zu einem Gemeinwohl überzuführen. Also diesen Interessenausgleich zu schaffen in der Politik, der dann für die gesamte Gemeinschaft, für die ganze Gesellschaft schlussendlich zum Positiven hin übergeführt ist. Also dass jetzt Unternehmen ein Interesse haben, ein eigenes Netzwerk gründen und auch intensiver an diesem politischen Prozess teilhaben, ist ja grundsätzlich einmal nichts Schlechtes. Es ist nur die Unabhängigkeit der Politik, ja, die Entscheidungsfähigkeit der Politik, also dass sie sich nicht kaufen lässt, die Politik, dass sie unabhängig bleibt, dass sie immer im Sinne dieses Gemeinwohls entscheidet, das ist eigentlich die große Aufgabe. Das sehe ich weder das größere Problem auf Seiten von Interessensvertretern, weil das ist durchaus legitim, dass man solche Interessen auch vertreten darf. Ja, sehe ich ein. Wie kann man denn den Bürger da am besten abholen? Ich meine, es gibt ja zum einen schon mal ein erstes Instrument mit der Europäischen Bürgerinitiative, die ja, ich sage jetzt mal, durchaus in dieser Richtung geht. Die bildet sich zu einem bestimmten Thema, man initiiert etwas. Wäre das so eine erste Basis, wo du sagst, das kann man ausbauen zum Beispiel? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man aus deiner Sicht dort den Bürger stärker abholen kann, der ja jetzt schon, sag mal, doch eher der ganzen Thematik Europa ein bisschen kritisch gegenübersteht? Also das ist ja natürlich ein sehr, sehr kleines Pflänzchen, diese Bürgerinitiative auf europäischer Ebene. Also das ist ja so etwas wie eine Andeutung von einer direkten Demokratie. Aber meines Erachtens nach hat das natürlich mit direkter Demokratie noch nicht wirklich was zu tun. Und das ist ja auch ein großes Problem. Natürlich lässt sich das ausbauen, natürlich lässt sich das viel mehr erweitern. Die Piraten leben ja das in Teilen jetzt in der Großteils natürlich wunderbar vor. Also das kann ja so weit gehen, dass man natürlich diese Netzwerke zum Beispiel auch bei den Abstimmungen teilhaben lässt. Das kann so weit gehen, dass diese Netzwerke einzelne Änderungsanträge abgeben können. Also wirklich, dass man sie mehr und mehr in diesen politischen Prozess auch mit einbindet. Und genau so kann man, glaube ich, auch die Bürger rausholen. Das ist natürlich auch große formale Angelegenheit, natürlich, wie man das regelt und. Aber aus Utopie muss es natürlich so sein, dass diese zivilgesellschaftlichen Netzwerke viel mehr und intensiver und direkt und konkret am eigentlichen und am Kern politischen Prozess mit einbezogen werden und sich darin beteiligen können. Und schlussendlich, glaube ich, wird das auch dazu führen, dass sich dann die einzelnen Bürger wieder mehr mit Politik befasst, weil man selbst Entscheidungen treffen kann, man selbst Verantwortung übernehmen darf, man sieht, dass sein eigenes Tun auch Wirkung zeigt und sinnvoll ist, dann wird er schlussendlich auch mehr motiviert sein, sich für Politik zu interessieren und sich auch mit europäischen Themen in dem Fall zu beschäftigen. Vielen Dank. Ein kurzer Hinweis nochmal an unser Publikum. Also ihr dürft auch gerne zum Saalmikrofon kommen und auch Fragen stellen. Wir wollen es hier bewusst offen halten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich alleine hier irgendwelche vorgefertigten Fragen oder Dinge, die mir jetzt gerade auch spontan einfallen, frage, sondern das darf jeder. Also fühlt sich jeder bitte aufgerufen, zum Saalmikrofon zu kommen und mitzudiskutieren. Den Ansatz finde ich ganz interessant. Ich versuche halt nachzuvollziehen, wie dann der praktische Parlamentarismus wirklich aussehen soll. Du sagtest eben, dass wir werden weiterhin auch ein Parlament haben. Ich denke, das macht auch mehr als Sinn. Aber wenn man jetzt eben diesen Netzwerken oder Interessensgruppen dort eben auch starke Mitwirkungsrechte geht, wie kann dann dieser, überfordern wir da das Parlament vielleicht oder überfordern wir die Netzwerke? Wie kann das auch in der Praxis aussehen oder wie kann so ein Prozess sich dann gestalten? Also der parlamentarische Prozess wird grundsätzlich gleich bleiben. Also es wird die Debatten geben, es wird die Abstimmungen geben, es wird den Prozess geben, wie eben ein Gesetzesdossier durch diesen Prozess dann durchläuft. Die Frage ist nur immer, wie offen ist es und wer darauf daran teilnehmen? Und ich glaube, dass einfach in einer digitalisierten Welt und durch die Möglichkeiten, die uns jetzt eben dieses neue Medium gibt, es viel leichter möglich ist, dass man einfach zivilgesellschaftliche Netzwerke und Projekte mit in diesen Prozess direkt mitnehmen. Also nicht, dass wir ihnen nur sagen, okay, jetzt dürft ihr mal ein Kreuzerl machen, jetzt dürft ihr mal vielleicht bei einer Bürgerbefragung mitmachen, sondern wirklich am Kernprozess, am Gesetzgebungsprozess schlussendlich mitzuwirken. Wie man das dann natürlich formal regelt, also wer wird dann als Netzwerk zugelassen, lassen. Ja? Wer darf zu welchen Themen sein? Das wird dann natürlich themenabhängig sein. Also ich sage jetzt mal, das ACTA-Netzwerk, wenn sich das findet, wird natürlich dann zu ACTA bei der Debatte Rederecht bekommen oder wird dort das Recht bekommen, sich daran zu beteiligen. Geldschöpfungsnetzwerk zum Beispiel wird halt dann beim Thema der Geldpolitik Mitsprache erhalten. Also das wird halt dann sehr themenspezifisch abgetrennt, aber es passiert ja jetzt teilweise auch schon, dass man Experten einlädt in Hearings und. Also die Organisation, die Möglichkeiten sind da meines Erachtens noch schon da. Also da braucht es, glaube ich, nicht viel große Anpassungen an das lässt sich eigentlich relativ zügig und leicht umsetzen. Also wenn ich das vielleicht ganz kurz mit zwei Beispielen praktisch ergänzen kann, wäre das zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel den Petitionsausschuss im Europäischen Parlament, wo sich jetzt schon ein einzelner Bürger grundsätzlich mal hinwenden kann. Das Problem ist halt, dass das nicht so wirklich ernst genommen wird. Also wenn zum Beispiel eine ACTA-Petition von 500.000 Leuten eingereicht wird, dann wird es halt ernst genommen, dann wird das auch behandelt. Aber wenn das jetzt einer macht mit demselben Text, mit demselben Inhalt, dann wird das halt nicht so ernst genommen. Und sowas muss man halt grundsätzlich mal ändern. Also dass man jetzt auch einfach Argumente mal ernst nimmt. Und zweites ist eben, wie gesagt, dass man eben dieses Hearing, was jetzt zum Beispiel stattfindet im Europäischen Parlament relativ regelmäßig, dass man dieses Muster grundsätzlich auch mal auf Ausschüsse oder auf Plenartagungen überträgt. Also dass man einfach die bestehenden Mittel einfach auf weitere Prozesse einfach ausbaut. Also das wären jetzt zwei praktische Beispiele, was man relativ schnell machen kann und wo man relativ schnell eine Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen ermöglichen würde, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel ändern muss. Uli, du bist am Saalmikrofon, du hast eine Frage? Habe ich also die Frage, wie weit die Nationalstaatlichkeit Europas damit die Teilstaaten sollen ihre Nationalstaatlichkeit abliefern. Und zweitens, wie weit die Netzwerke wirklich den Willen des Volkes repräsentativ widerspiegeln. Das ist mir also nicht so ganz klar. Das sind also bestimmte Technik, die also im Moment solche Technik nutzen würden, aber sicherlich nicht unbedingt repräsentativ für die gesamteuropäische Bevölkerung. Ja, könntest du die erste Frage vielleicht nochmal formulieren mit der Nationalstaatlichkeit, weil die war zumindest bei mir ziemlich abgehakt angekommen. Wie war es bei dir, Martin? Ich habe sie auch nicht verstanden, nein. Alles klar, wärst du so lieb, Uli? Ja, gerne. Und zwar, wenn man Nationalstaatlichkeit überwinden will, dann stellt sich die Frage, in welchem Raum die Nationalstaatlichkeit überwunden werden soll. Also soll Deutschland, Frankreich und so weiter als Nationalstaat abgeschafft werden und anstelle dieser Nationalstaaten oder auch Regionen soll jetzt ein Netzwerk geschaffen werden, wo also die Willensbildung stattfindet. Und zwar ohne Grenzen innerhalb Europas. In dem Zusammenhang habe ich die Frage, die Nationalstaat Europas würde aber dabei nicht abgeschafft. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, war die Frage, inwieweit die Nationalstaaten in Europa abgeschafft werden sollen. Also wenn man das Projekt Europa ernst nimmt, ja, wenn man ein vereinigtes Europa als Idee ernst nimmt, dann steht ja für mich schlussendlich am Ende dieser Utopie oder am Ende dieses Ziels ja einfach nur, dass sich die Nationalstaaten auflösen. Also meines Erachtens nach, wenn man die Utopie wirklich vertritt, bis ans Äußerste, müsste sich die Nationalstaaten innerhalb Europas komplett abschaffen. Ja. Und die werden natürlich dann ersetzt durch ein in dem Sinne natürlich politisches, europäisches Gebilde, das dann gemeinsam in einer reformierten UNO die Region Europa vertritt. Wie sehr dann die einzelne Netzwerke legitimiert werden, das lässt sich natürlich genauso handhaben wie überall anders auch, schlussendlich durch Beteiligung durch Wahl und dementsprechend können sie natürlich auch ihre Stimmgewichtung dann in diesen Prozess einbringen. Inwieweit man dann geht, ob sie dann gleich auch abstimmen dürfen oder ob ihnen das Recht dann zugestanden wird, ob sie die Änderungsanträge einbringen oder ob ihnen das Recht zugestanden wird, dass sie im Plenum mitdiskutieren, dass sie in den Ausschüssen mitdiskutieren und, was halt da noch alles dazu gibt, das muss man dann genau sagen. Also wie gesagt, das ist auch von uns nur eine Idee gewesen, die wir jetzt im Zuge dieses Gastkommentars einmal aufgeschrieben haben, in kurzen Teilen und formuliert haben, aber wir haben sicherlich kein fix und fertiges Konzept, das wir euch jetzt vorlegen können und sagen können, das ist es, sondern das war ein Denkanstoß, das war eine Idee und wir haben es einfach einmal ins Spiel gebracht und dass wir heute hier sitzen und darüber reden, zeigt ja auch, dass es ein bisschen, dass es Sinn gemacht hat, weil es ja auf Zuspruch oder zumindest auf Interesse gestoßen ist und es ist einfach der Wille, dass man was Neues findet. Das ist einfach der Wille, dass man eben versucht, neue Wege zu gehen und wir haben kein Patentrezept. Also wir können selbst nicht sagen, das ist es jetzt und das ist das Korrekte. Aber wir versuchen einfach in die Debatte einfach unterschiedliche Ansätze noch einzubringen und wir hoffen dann, dass sie einfach das Beste dann durchsetzt am Schluss. Vielleicht auf die zweite Frage einzugehen, wenn ich richtig verstanden habe, war das die Befürchtung, dass eben Technik-Nerds nur an diesen Netzwerken beteiligt sind. Also wir haben uns das jetzt auch nicht so gedacht, dass Netzwerke jetzt irgendwie nur rein technische Netzwerke sind, die sich eben über eine Mumble-Diskussion, Twitter oder weiß der Geier was zusammenfinden, sondern also wir haben ja auch schon vor ACTA gesehen, dass sich europaweit Netzwerke bilden können. Also zum Beispiel im Irakkrieg war das eben der Fall, dass da europaweit Protestwellen stattgefunden haben. Also es war ja da eben von Habermas und anderen Intellektuellen sogar von der Geburtsstunde der europäischen Öffentlichkeit der Rede. Also es muss gar nicht so sehr sein, dass sich jetzt Netzwerke irgendwie nur online oder digital zusammenfinden, sondern Netzwerke können sich auch auf ganz anderen Ebenen zusammenfinden und auf ganz andere Ebene ihre Meinung kundtun und wie gesagt, also das ist nur um diese Befürchtung vielleicht auszuräumen, dass jetzt diese Netzwerke nur auf den digitalen Raum beschränkt sind. Also das war jetzt nicht die Idee, die dahinter stand. Aber natürlich spielt halt der digitale Raum eine immer größer werdende Rolle und man muss natürlich auch diese Techniken, wie wir es jetzt ja gerade eben auch tun, nutzen, um eben relativ simpel kann man ja dann eben einen gewissen Meinungsbildungsprozess vorantreiben. Ja, so habe ich es auch verstanden, dass der digitale Raum letztendlich so die Toolbox letztendlich auch zur Verfügung stellt, um auch die Bürgerpartizipation, sag ich mal, auf einem breiten Fundament zu stellen, ne? Genau. Ich setz noch mal da an, wo der Uli gerade bei dem Thema Wegfall der Nationalstaatlichkeit, also Deutschland, Frankreich verlieren sozusagen ihren nationalstaatlichen Charakter. Wie kann ich denn einen Politiker in Deutschland, in Frankreich, in Österreich davon überzeugen oder dazu bewegen, dass es eine sinnvolle Sache ist? Weil im Moment haben wir ja nun doch noch immer eine sehr starke Repräsentanz der nationalen Interessen, spiegelt sich auch im Europäischen Rat wieder. Wie kann ich denn einen Politiker davon überzeugen, dass es eben nicht sinnvoll ist, nur nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen, wo er doch sozusagen bei seiner nächsten Wahl wiedergewählt werden will? Ganz einfach, indem dass man ihm zeigt, dass das gemeinschaftliche Interesse weitaus wichtiger ist als wie das einzelne nationale Interesse und dass dann, wenn wir das gemeinschaftliche Interesse intensiv verfolgen, wir alle schlussendlich davon profitieren. Das muss im Endeffekt der Ansatz sein. Ein Beispiel zum Beispiel. Menschenrechte, Grundrechte. In der internationalen Politik gibt es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Player. Nationalstaaten stehen natürlich da einen wichtigen Part. Wenn es darum geht, dass man Menschenrechte verteidigt, wenn es darum geht, Grundrechte zu verteidigen, wenn es darum geht, diese auch in internationalen Abkommen oder sonstiges zu verteidigen, dann brauchen wir schlussendlich ein gemeinsames, starkes Europa, die da eine moralische, vernünftige Stimme einbringt in diese Diskussion und die schlussendlich auch sowas wie ein moralischer Vorreiter ist und der für Demokratie, für Grundrechte, für Menschenrechte dann schlussendlich auch fix eintreten kann und sehr stark eintreten kann. Wenn Sie da jetzt glauben, dass auf deutscher Ebene oder schon gar nicht auf österreichischer Ebene diese Grundwerte, die wir haben in Europa und diese Grundwerte, von denen ja eigentlich dieses Europa lebt, dass das einzelne Nationalstaaten dann in einer internationalen Politik vorantreiben können, umsetzen können, dann sind wir natürlich da vollkommen am falschen Dampf. Also das stimmt ja so nicht. Also wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns zu einer Gemeinschaft hin bewegen, dass wir das an das, was wir glauben und für das, was man eigentlich die ganze Zeit auch eintritt, mit Demokratie oder Menschenrechte schlussendlich auch international stark vertreten können und dass das erhalten bleibt. Ja, danke. Angelika? Ja, danke. Ich muss erst mal sagen, dass ich jetzt 10 Minuten draußen war, weil ich noch eine Besprechung für morgen für den Europaausschuss hatte. Ich habe 2 Punkte, die ich ansprechen möchte. Das eine ist die Frage Menschenrechte, wo wir, glaube ich, unter uns Piraten überhaupt keinen Dissens haben. Da muss man sich gucken, die Verfasstheit der EU und den Wirbel, den Cameron losgetreten hat. Im Grunde genommen, das wäre jetzt auch die Frage an unseren österreichischen Kollegen, die erste Frage, die zweite kommt gleich. Wenn das so ist, diese Opt-out-Position zur Menschenrechtsklausel, warum soll man nicht einfach sagen, Briten raus aus der EU? Die zweite ist, was die Netzwerkfähigkeit betrifft. Ich war auf der Friedensburg Schleining bei euch in Österreich, wo es um die Zukunft raus, also Wege raus aus der Krise aus der EU ging. Und da war jemand, ein Vertreter aus der T-Online-Partei von euch aus Österreich, die ja nach dem Motto gehen, egal wer da irgendwas will, sie wollen versuchen, das online zu stellen. Das ist eine konkrete Herausforderung, weil ich glaube, das ist reiner Populismus. Wie gehen wir, wie wappnen wir uns gegen solche Initiativen, die unsere Plattformen benutzen, aber im Grunde genommen politisch keine klare Position vertreten, wo man es rein. Angelika, du bist jetzt gerade nicht zu verstehen, den letzten Satz. Okay, also meine Frage ist, bei dieser anderen Partei in Österreich als Beispiel, das haben wir auch in anderen Ländern, die sagen, okay, wir benutzen das Gleiche, was die Piraten machen, aber wir bringen alles online, was überhaupt irgendwo in der Bevölkerung on vogue ist. Das ist offen bis hin zu Rechtsextremismus. Das ist jedenfalls meine Erkenntnis aus der Diskussion mit dem Online-Menschen in Österreich. Und wie wollen wir uns da platzieren? Klar ist, wo der Unterschied ist zwischen Transparenz, Menschenrechten und Grund. Ja, okay. Martin, magst du antworten? Gut, also die zweite Frage ist natürlich für mich sehr, sehr schwer zum Beantworten. Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich direkt an die Piratenpartei geht. Soweit ich das verstanden habe, also ich habe mich jetzt nicht sehr intensiv mit dieser Online-Partei in Österreich beschäftigt, aber ich glaube, ich kenne einen Mitorganisator von dieser Partei und ich kann auf jeden Fall dafür sprechen, dass mit Rechtslastigkeit, mit rechter Politik, mit Rechtsextremismus diese Menschen sicherlich nichts zu tun haben. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, dass sie zum Beispiel auch solche Themen dann zur Abstimmung zulassen würden oder ob es da überhaupt keine Grenzen wie Grundrechte oder Menschenrechte zum Beispiel gibt. Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es schlussendlich nicht. Und wie sich da die Piratenpartei in dem Fall positionieren soll, ich glaube, dass das gar kein Thema ist für die Piratenpartei, weil die Marke Piratenpartei eigentlich viel stärker ist wie die Online-Partei. Also wer ist die Online-Partei in Österreich? Also so gesehen, glaube ich, ist es nicht wirklich relevant. Zur ersten Frage, die habe ich nicht ganz genau verstanden, also was die Frage war. Also die Frage war, glaube ich, wieso schmeißt man die Briten nicht raus aus der Europäischen Union? Grundsätzlich muss man schon einmal es zulassen, wenn es Nationalstaaten gibt, natürlich auch, wenn es Interessen gibt, dass unterschiedliche Interessen auch schlussendlich formuliert werden und versucht werden, die durchzusetzen. Darf also ich unterbrechen? Nur ja, selbstverständlich, ja. Entschuldige. Nein, es ist ja so, dass Sie ein Opt-out haben zu der Menschenrechtscharta in der europäischen Verfassung und sich weigern, die mit zu unterschreiben. Das ist mein einziger Punkt. Die ganzen finanziellen Sachen, jetzt Euro und so weiter, Wirtschaftspolitik lasse ich mal außen vor. Sie sind die Einzigen, die einen Opt-out gemacht haben, weil sie gesagt haben, sie akzeptieren die europäische Charta nicht im Hinblick auf Menschenrechte. Ist das ein Punkt, den wir stärker thematisieren sollten? Also das war sicherlich ein großer Punkt, natürlich auch bei der Verfassungsdebatte. Ich muss gestehen, so wichtig das Thema aus ist, also das ist immer die Frage, wie weit geht man da? Wie weit geht man dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Wie weit macht man Zugeständnisse an einzelne Mitgliedstaaten, an einzelne Interessensgruppen, um eben dieses europäische Projekt nicht zu spalten? Ich bin da schon eher der Meinung, dass man da durchaus auch, ja, auch Zugeständnisse machen kann, wenn man sieht, dass einfach gewisse Dinge in einzelnen Mitgliedstaaten, und da rede ich jetzt mal ganz allgemein von einzelnen Themen, nicht durchsetzungsfähig sind, jetzt noch nicht. Ja? Weil man immer wieder gesehen hat, also dieses europäische Projekt ist ja ein Projekt, das immer stetig wächst. Das geht Step by Step, Schritt für Schritt, baut sich das eine auf das andere auf. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Also das ist überhaupt noch nicht das, was ich eigentlich will. Also das hat mit der Demokratie, wie ich es mir vorstelle, auch überhaupt noch nichts zu tun. Da gibt es nur irrsinnige viele Bausteine, die man da einbauen muss, damit das überhaupt dann nochmal auf geraden Beinen steht. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt in diesem Sinne zielführend ist, wenn man jetzt da an diese Utopie und an diese Idee eines gemeinsamen Europas glaubt, dass man jetzt da grundsätzlich Länder, Mitgliedstaaten, Mitglieder rausschmeißt aus dieser Europäischen Union, sondern ich würde eigentlich eher den Weg gehen, dass man die Leute und die Politiker vor allem auch in diesem Land davon überzeugt, wie wichtig das ist und ihnen eigentlich positive Beispiele vorlebt und ihnen Argumente liefert, die schlussendlich dann ihre Meinung ja, kippen lassen. Okay, vielen Dank. Angelika, Fragen beantwortet? Ja, ich halte mich jetzt mal zurück. Alles klar. Dann würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema der Wahlen, die du eben angesprochen hattest, Martin. Und zwar, es wird ja auf jeden Fall Parlamentswahlen weiterhin geben zum Europäischen Parlament. Inwieweit, sage ich jetzt mal, ist durch die neue Form eine Änderung des Wahlrechts erforderlich? Das wäre so die erste Teilfrage dazu. Und die zweite wäre, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es eben richtig verstanden habe, aber Wahlen zu bestimmten Netzwerken sind dann auch in eurer Ideenwelt verankert oder habe ich das eben falsch verstanden? Also derzeit wird ja gerade heiß diskutiert, es ist ja noch nicht beschlossene Sache, dass es europäische Listen gibt. Und ich glaube, das ist einmal ein sehr, sehr guter der Schritt auch, dass man wirklich jetzt dorthin geht, dass man auch sagt, okay, ich finde zum Beispiel einzelne Abgeordnete auch in Frankreich sehr, sehr gut. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass ich den wählen möchte, weil ich möchte eigentlich, dass der mich im Europäischen Parlament vertritt. Also ich glaube, dass man genau diesen Schritt einmal setzen muss, jetzt als nächsten Schritt auch hin zur nächsten kommenden EU-Wahl, die eben im Mai 2014 dann stattfinden wird, dass es einfach die Möglichkeit gibt, auch eine europäische Liste, europäische Abgeordnete, Abgeordnete aus anderen Ländern zu wählen. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, auch dass man eine europäische Öffentlichkeit formt, dass es zu einer europäischen Debatte kommt, dass die EU-Debatte, die Europadebatte auch endlich europäisch wird, weil sie ist ja noch immer sehr, sehr geprägt von nationalen Debatten. Ich weiß jetzt, ich glaube, dass es in Deutschland sehr, sehr ähnlich ist. In Österreich wird immer über ganz viel gesprochen, aber sehr, sehr wenig eigentlich über wirklich die Idee der Europäischen Union und über Europa selbst, sondern da kommen immer wieder sehr, sehr viele nationale Themen dann rein. Und ich glaube, das ist einfach eine Chance, dass man da wirklich hin zu einer europäischen Öffentlichkeit arbeiten und das würde auch als nächsten wirklich wichtigen Schritt auch sehen, hin bei einer Wahlrechtsreform. Da können aber noch ganz viele andere Dinge dazu. Also Wahlen besteht ja nicht immer noch nur aus das, wer antreten darf, sondern das ist dann natürlich auch die Möglichkeiten, die man bekommt als Bürger, als Partei, als Netzwerk, die dann bei einer Wahl antreten. Da gehört natürlich auch der Zugang zu Medien dazu, also wie viel Sendezeit bekommt man. Da gehört natürlich auch dazu, wie ist es zum Beispiel geregelt mit der Wahlwerbung. Also als Beispiel, in Deutschland, in Frankreich gibt es ja diese wunderbare Regelung, dass die Plakatfläche gleich groß ist und für alle, die antreten zur Wahl, gibt es eben die gleiche Plakatfläche, die nebeneinander aufgestellt ist und wo sich dann der Bürger sehr objektive und neutrale Meinung machen. In Österreich ist es zum Beispiel vollkommen unterschiedlich. Da gibt es immer einen massiven Kampf an Plakatflächen, wo die Eigentümer dieser Plakatflächen meistens schon, also sind zwei Eigentümer im Großen und Ganzen, die zu den Sozialdemokraten und zu den Schwarzen zu passen. Also schon was die Eigentümerfrage betrifft, natürlich auch was die finanziellen Mittel betrifft. Also welche Möglichkeiten hat man überhaupt, damit man auch seine Meinungen in diesen Wahlprozess, in diesen Entscheidungsprozess, in diesem politischen Prozess artikulieren kann? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Also erstens, eine Begrenzung beim Wahlkampfbudget. Also wir müssen es schaffen, dass wir diese exorbitanten Summen, die für Wahlkampf ausgegeben werden, dass da eine Spitze gibt, also dass es einen Cut gibt, dass man wirklich sagt, okay, bis hierher, aber nicht weiter, damit die Wahlkämpfe schlussendlich auch fairer gestaltet werden. Hinzu kommt natürlich auch, dass das große Problem dann bei der Parteien ist, dass sie immer um Geld betteln müssen, dass sie immer Geld brauchen. Und wenn sie es natürlich nicht vom Steuerzahler kriegen, dann gehen sie natürlich zu Unternehmen und kriegen sie das dann über Spenden. Das führt wieder dazu, dass die einzelnen Parteien natürlich dann ihre Unabhängigkeit vollkommen verlieren und schlussendlich natürlich nach dem Interesse der Geldgeber agieren müssen. Also ich glaube, Wahlrechtsreform hängt sehr, sehr viel zusammen mit dem Zugang zu Medien. Also wie kommt man vor im öffentlichen Rundfunk? Wie kommt man vor in den Diskussionsrunden? Das hat sehr, sehr viel zu tun mit der Finanzierung von Wahlkämpfen. Wo ist die Obergrenze bei der Finanzierung von Wahlkämpfen? Also das sind sehr, sehr wichtige Themen, die man im Zuge einer Wahlrechtsreform überhaupt angehen muss. Sehe ich, also wir diskutieren das bei der Piraten ja auch, das Thema einer gesamteuropäischen Liste und haben das auch durchaus, wie gesagt, auf dem Programm. Was ich immer noch als ein großes Problem sehe, zumindest im Augenblick, sind natürlich auch die Sprachbarrieren, die da entstehen. Also europaweiten Wahlkampf zu führen, in welchen Sprachen macht man das, ne? Also ich glaube, dass das Sprachproblem ist derzeit noch vorhanden, aber ich glaube, dass das in Zukunft dieses Problem, also in mittlerer, ferner Zukunft eigentlich dieses Problem nicht mehr gibt. Also ich habe immer nur diese Version davon, dass wir endlich einen kleinen Knopf im Ohr haben, der es uns ermöglicht, dass einfach sämtliche Sprachen simultan übersetzt werden. Also egal mit wem man spricht, dass schlussendlich mir das sofort übersetzt wird. Also auch im Fernsehen, wenn man auftritt, also da gibt es simultane Übersetzungen. Wir schaffen es im Europäischen Parlament auch, dass wir in 23 verschiedenen Sprachen miteinander diskutieren. Also das ist natürlich eine kleine Hürde, aber ich glaube, dass der Fortschritt schlussendlich dieses Problem obsolet machen wird in Zukunft. Und es lässt sich jetzt im Bereich des Fernsehens, im Bereich der Zeitung oder was auch immer sehr, sehr leicht lösen. Da sehe ich eigentlich weniger ein Problem derzeit. Okay. Und vielleicht ganz kurz, also abseits von Babelfisch im Ohr gibt es ja, wie gesagt, auch jetzt schon europäische Kampagnen, was weiß ich, gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen ACTA und so weiter und so fort, wo das Sprachproblem jetzt auch nicht so die Wahnsinnshürde ist, oder jetzt eben die Kampagne gegen oder für oder gegen, wie auch immer man sehen will, zur Datenschutzverordnung, wo sich eben europaweit Leute zusammenfinden und miteinander agieren und wo das dann halt auch wieder zurück in die Nationalstaaten gegeben wird und von dort aus wieder auf europäische Ebene. Also das funktioniert immer besser und immer besser. Und also wie gesagt, ich glaube, es ist dann auch einfach so ein Prozess, den man dann halt mit einer Zeit lernt und wie man miteinander umgehen lernt und wie man auch Leute mitnimmt, die jetzt vielleicht nicht verschiedene Sprachen sprechen. Also auch, wie gesagt, bis dahin, bis wir den Babelfisch dann irgendwann haben, sehe ich das jetzt nicht als das Wahnsinnsproblem. Okay, zeigt halt aber auch, wie dass das eben gerade darauf bei der weiteren Entwicklung Europas einfach geachtet werden muss, dass man einfach mehr in die Thematik Kulturförderung, Bildung halt investiert, statt vielleicht in irgendwelchen anderen Bereichen. Also jetzt meine persönliche Meinung. Und ich sehe am Saalmikrofon haben wir drei Leute. Als erstes den, ja, jetzt gehe ich einfach mal im Alphabet durch, weil ich nicht geguckt habe, wer als erstes kommt. Anders. Denkst du wirklich, dass das Sprachproblem so leicht zu überwinden ist? Weil das Sprachproblem ist, denke ich, auch ein sehr stark kulturelles. Also eine technische Lösung für ein soziales Problem halte ich für sehr vage, darauf zu setzen. Wie gesagt, also ich glaube, es laufen jetzt schon Kampagnen, die europaweit funktionieren und wo eben das Sprachproblem überwunden wird. Also es gibt halt nationale Kampagnen und es gibt europäische Kampagnen. Die europäische Kampagne ist dann sozusagen die Dachkampagne. Und aus den, also wie gesagt, mal bei dieser Datenschutzreform jetzt gerade kann man das wunderbar sehen, wie das gerade jetzt alles entsteht und wie sich das gerade alles entwickelt, wie dann jetzt zum Beispiel in Deutschland die DGGES ein Positionspapier schreibt oder wie jetzt die Brussels Declaration bei der CPDP, bei dieser Datenschutzkonferenz jetzt eben von x90 Leuten, Individuen unterzeichnet wurde, die aus x90 verschiedenen Staaten kommen, wie das über die Mailinglisten geht. Also ich bin auf deutschen und österreichischen Mailinglisten und das ging halt ruckzuck, ging das über die Mailinglisten, es wurde halt übersetzt, es wurde halt erklärt, es wurde diskutiert und es war eigentlich relativ schnell klar, was man da jetzt, wie man sich da jetzt verhalten will, wie man das jetzt machen will. Wie gesagt, es gibt verschiedene nationale Kampagnen, die sich dann unter diesem europäischen Dach zusammenfinden und gemeinsame Papiere unterzeichnen und gemeinsam Sachen übersetzen. Also auch die niederländische Organisation Bits of Freedom zum Beispiel ist da halt sehr aktiv gerade in dem Prozess. Und ich spreche überhaupt kein Niederländisch und kriege aber trotzdem innerhalb von kürzester Zeit mit, was die da jetzt nur eigentlich aufs Papier gebracht haben, was sie da schreiben, um was es da geht, weil es irgendjemand gibt, der das eben übersetzt. Und also ich sehe das jetzt nicht als das Wahnsinnsproblem. Vielleicht kurz noch, wenn ich was dazufügen darf. Also ich sehe es auch innerhalb Europas nicht als großes Kulturproblem. Also wenn man sich die kulturellen Unterschiede innerhalb Europas anschaut, dann sind die meines Erachtens nach marginal. Also wenn es dann natürlich in weiter entfernte Kulturkreise geht, also ich spreche jetzt mal von China, von Afrika oder dergleichen, da könnte es durchaus ein größeres Problem sein. Aber ich denke, was die Kommunikation und die Sprache innerhalb Europas betrifft, da ist diese unterschiedliche Kulturen, glaube ich, nicht mehr ein großes Problem. Ja, danke. Dann ist Squick dran. Squick? Holt sich wahrscheinlich gerade ein Bier. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, machen wir mit dem Uli weiter. Ich vermisse bei dieser Diskussion die Defizite, die Demokratiedefizite, wenn ich daran denke, dass wir eine unterschiedliche Gewichtung, Stimmgewichtung haben bei der Wahl des Europaparlaments. Wir haben Defizite bei der Legitimation der Organe. Bei Wahl unserer europäischen Regierung sind nicht die Wähler maßgeblich, sondern die jeweiligen Regierungen der Nationalstaaten. Also ich sehe da ganz erhebliche Defizite. Wenn man bedenkt, Deutschland 9 von 10 Gesetzen im Wesentlichen von Europa bestimmt werden, ist das ganz gravierend und eigentlich schon sehr viel weiter in der Praxis, was die Defizite angeht, als dass die Mehrzahl der Bevölkerung wahrnimmt. Ja, richtig. Kann ich nur zustimmen. Also wir müssen natürlich die Europäische Union, also beginnen wir vielleicht bei der europäischen Idee. Also die ist ja grundsätzlich wunderbar, aber diese realpolitische Umsetzung natürlich durch die Europäische Union, die hinkt natürlich noch auf einem Bein. Oder viel schlimmer noch, wir müssen sie eigentlich mal vom Kopf auf die Füße stellen und das Demokratieproblem, das ist ein wirklich großes Problem innerhalb der Europäischen Union. Ja, das ist richtig. Da wurden einige Dinge schon angesprochen, wie zum Beispiel, vielleicht kann ich es noch ergänzen, also wir haben zum Beispiel hier im Europäischen Parlament kein Initiativrecht. Das heißt, wir vom Europäischen Parlament, der einzige von 7 Organen, das direkt gewählt wurde, kann keinen Gesetzgebungsprozess in Gang bringen. In anderen Parlamenten aber zum Beispiel, wie in den Niederlanden, können das sogar einzelne Abgeordnete. Also das ist eine deutliche Schwächung des Europäischen Parlaments gegenüber anderen Organen innerhalb der Europäischen Union, insbesondere der Kommission, die natürlich das Initiativmonopol noch immer innehat. Also die Kommission, die Beamten, die nie gewählt wurden, die nie legitimiert wurden, die vielleicht ja indirekt natürlich durch die Wahl der Abgeordneten, aber wenn ich euch das erzähle, wie das dann wirklich funktioniert, dann kann man das auch nicht mehr aus wirklicher demokratischer Legitimation abtun. Da herrscht dann eigentlich genau dieses Initiativmonopol, die sagen können, die Beamten dann schlussendlich, okay, was wird jetzt wirklich zu EU-Gesetz oder wo initiieren wir einen Gesetzgebungsprozess und wo nicht. Es beginnt bei ganz anderen Dingen, also das Problem der Gewaltenteilung natürlich, dass die Exekutive nach Brüssel reist und dort plötzlich Legislativfunktionen hat, also dass die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Es geht weiter über die Benennung zum Beispiel der Richter am EuGH, also dass da dann plötzlich ehemalige Minister so wie es im Fall des Österreichs war, also von der Regierung dann benannt wird. Also Parteipolitiker, die politische Ämter in Parteien im Ministerium inne hatten und dann plötzlich zu den obersten Richtern in Europa benannt werden. Die derzeitige oberste Richterin aus Österreich ist die Frau Maria Berger. Sie ist eine Sozialdemokratin, Politikerin, aber lange Zeit Justizministerin und plötzlich, obwohl sie in Österreich, soweit ich das verstanden habe, nicht einmal eine Lizenz hat, um als Richter tätig zu werden, wird sie plötzlich oberste Richterin in der Europäischen Union. Wir haben das große Problem mit der Subsidiarität, dass das immer ein Wort ist, das jeder EU-Abgeordnete im Plenum immer ganz gern nimmt in den Mund, immer sich gern damit schmückt, aber es wird nicht eigentlich wirklich gelebt. Was heißt es eigentlich, dass es wirklich gelebt werden kann? Dazu braucht es zum Beispiel einen Subsidiaritätsgerichtshof, ja? Einen wirklichen Gerichtshof, der dann auch wirklich Entscheidungen treffen kann im Sinne des Subsidiaritäts. Der EuGH hält sich da vollkommen raus. Da braucht es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man dann Kompetenzen, die von den Mitgliedstaaten in dem Fall an die Europäische Union übergeben wurden, natürlich auch wieder zurückführen kann, ja, dass man im Nachhinein entscheiden kann, okay, das war keine gute Idee, dass man der Europäischen Union in diesem Bereich Kompetenzen vergibt, ihnen zugesteht, wir müssen jetzt diese Kompetenzen wieder zurückverlagern auf nationaler, auf regionaler Ebene. Also ja, dieses Demokratiedefizit, das Sie da gerade angesprochen haben, das ist irrsinnig wichtig und da haben wir eine irrsinnig große Baustelle und das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz wichtigen Dinge, an denen wir bauen müssen, damit wir überhaupt dieses europäische Projekt in der Zukunft retten und vorantreiben können. Schaffen wir das nicht, glaube ich, dann könnte man durchaus vorstellen, dass die Europäische Union auch ein sehr naheliegendes Ablaufdatum hat. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Uli, deine Frage damit beantwortet? Uli? Danke, ist beantwortet. Entschuldigung, ich habe keinen Knopf gedrückt. Alles gut, ja, das kenne ich, das geht mir auch so öfters. Squick, hast du jetzt eine Frage? Ich habe weniger eine Frage als eine Anmerkung. Bisschen schade, dass ich das gerade verpasst habe. Ich habe vergessen, dass ich Push-to-Talk aktiviert hatte. Ganz kurze Vorstellung. Mein Name ist Justus Römert, ich bin internationaler Koordinator der Piratenpartei Niedersachsen. Und wir hatten ja Wahl vor anderthalb Wochen. Und da habe ich einen internationalen Workshop organisiert zum Thema Wahlkampf, wo Piraten aus anderen Ländern dabei waren und das war kein Problem, dass die kein Deutsch gesprochen haben. Also zu sagen, dass Wahlkampf nur im eigenen Land funktioniert, ist Unsinn. Solange man mit einem Lächeln auf die Leute zugeht und dann vielleicht einigermaßen Englisch kann, kann man zumindest in Deutschland auch Leute erreichen und Wahlkampf machen. Und ein Lächeln ist was in Europa zumindest überall funktioniert. In Ostasien ist es vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Von daher wollte ich eigentlich nur noch zustimmen und sagen, es gibt jetzt schon Aktionen, wo wir Wahlkampf machen, der über die Grenzen hinausgeht, der über Sprachgrenzen und Kulturgrenzen hinausgeht. Und zumindest aus meiner Erfahrung funktioniert er auch. Danke. Ja, wenn ich da vielleicht direkt auch was zu sagen darf, Justus, stimme ich dir auch zu. Ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Wir jetzt wachsen ja auch, ich sag mal, ganz anders mit interkulturellen Kompetenzen auf. Und dazu gehört eben auch ein Spracherwerb halt noch, dass man eben neben Deutsch in der Regel noch Englisch kann. Das ist eben nicht bei allen Europäern der Fall. Und ich denke da vor allen Dingen auch an Osteuropa im Moment. Da ist es bei den jungen Leuten sicherlich auch so, aber da ist so die Generation wie ich, also ich bin jetzt Anfang 40, da ist das zum Beispiel noch nicht so weit verbreitet. Und die zu erreichen, das meinte ich halt, als ich die Bedenken eben angeworfen hatte. Darf ich kurz? Ja, klar. Ich möchte da kurz einige Daten in den Raum werfen, die dir vielleicht nicht bekannt sind, Thomas. Unter den 15- bis 35-jährigen Europäern haben nur die Schweden einen 60-prozentigen Anteil an Menschen, die in Englisch so weit fähig sind, dass sie sich gut verständigen können. Die Nordeuropäer allgemein, nicht nur die Schweden. In Zentraleuropa sind das etwa 40%, wie auch in Deutschland, und in Südeuropa sind das nur 20%. Und wir reden hier nicht von den alten Leuten, wir reden hier von den 15- bis 35-Jährigen. Ihr seht das sehr, sehr optimistisch. Darf ich da noch was zu sagen? Na los. Wenn man Wahlkampf macht, heißt, muss man nicht unbedingt mit den Leuten sprechen. Wenn du zu dritt an einem Wahlkampfstand bist und nur zwei von den Leuten, die Muttersprache oder die Sprache, die andere Leute da aussprechen, kann der Dritte immer noch unterstützen und man macht trotzdem Wahlkampf zusammen und setzt sich zusammen für ein Ziel ein. Das ist natürlich, hängt davon ab, dass Leute da hinkommen und dass zumindest die drei Leute dieselbe Sprache ein bisschen sprechen können. Ich würde das aber nicht so auf Sprachen und Kulturkreise beschränken. Es ist ja nicht so, dass es nur Schwarz und Weiß gibt, dass es dann zum einen Kampagnen gibt, die nur europäisch sind oder Wahlkämpfe und Wahlkämpfe, die nur national sind. Also wird immer weniger und weniger der Fall sein auch, dass Sachen nur national sind. Guckt euch ACTA an. Natürlich war das irgendwo eine europäische Bewegung. Nichtsdestotrotz werden das Leute in Polen sehr anders wahrgenommen haben oder in Deutschland als zum Beispiel in Spanien oder in England, wo kaum Leute auf die Straße gegangen sind. Und das ist halt schon, also ich würde das nicht so schwarz und weiß sehen. Es wird mehr und mehr dazu kommen und die Leute, die halt Englisch nicht so gut sprechen, werden weniger und weniger. Es wird wichtiger und wichtiger, Englisch zu sprechen, und auch Leute mit einer schlechteren Schulbildung wird das nach und nach offen stehen. Wir sind, was das angeht, allerdings noch an dem Anfang von dem Prozess, nicht an dem Ende. Und wir reden ja jetzt hier über die Zukunft, nicht über das Ist unbedingt. Ja, vielen Dank. Nee, das stimmt. Wir sind hier gerade in einer eher utopischen Welt, in einer weiterentwickelten Welt oder weiterzuentwickelnden Welt. Ich komme nochmal zurück auf das Demokratiedefizit, was wir ja auch gerade in einer der letzten Fragen hatte. Da gibt es ja auch diesen Begriff, dass es ein strukturelles Demokratiedefizit innerhalb der EU gibt, nämlich das sogenannte oder das eben nicht Vorhandensein eines Staatsvolkes. Wie sehen Sie das in einem nachnationalen Europa? Kann man da überhaupt noch von einem europäischen Staatsvolk sprechen? Oder ja, wie ist denn da die Struktur dann? Ja, grundsätzlich würde ich da davon Abstand nehmen, von einem Staatsvolk zu reden. Ich finde den Begriff ein bisschen komisch. Also ich finde den Begriff Demos da eigentlich viel angepasster und angemessener. Und ich denke, man sollte eher darüber reden, dass die Leute, die von den Entscheidungen, die getroffen werden, betroffen sind, und dass die Leute, die glauben, an der Entscheidung teilnehmen zu wollen, weil sie eine gute Idee haben, diejenigen sein sollten, die in diesen Demokratieprozess einbezogen werden sollten und die daran teilnehmen sollten. Also wie gesagt, ich finde da eben diesen Begriff des Demos halt ganz, ganz angemessen und angepasst. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Also wenn jetzt die EU zum Beispiel eine Entscheidung trifft, dann betrifft das zum Beispiel auch zu großen Teilen die Schweiz. Die Schweiz übernimmt deswegen auch viele Gesetze, die in der EU halt irgendwie gemacht werden, weil das einfach praktischer ist. Deswegen finde ich es aber auch sinnvoll, wenn dann jetzt Schweizer auch am Meinungsbildungsprozess teilnehmen dürfen und dann sogar teilnehmen sollten. Und ich finde auch jetzt, wenn zum Beispiel in Schweizer oder wenn sonst irgendwer auf der Welt auf die Idee kommt, halt irgendwie einen tollen Vorschlag zu machen, wie wir jetzt irgendwie was verbessern können in der EU, dann sollte man sich das anhören und sollte man auch das in den Diskussions- und Meinungsbildungsprozess mit aufnehmen. Der Begriff Volk oder Staatsvolk, der grenzt halt extrem viele Leute aus. Auch wenn wir jetzt daran denken, wie viele Ausländer jetzt sozusagen in europäischen Staaten wohnen und überhaupt gar kein Wahlrecht haben oder überhaupt nicht an dem Meinungsbildungs- oder Entscheidungsbildungsprozess im engeren Sinne tatsächlich teilnehmen dürfen, aber trotzdem von den Entscheidungen direkt betroffen sind, ist es halt maximal problematisch, meiner Meinung nach. Also ich finde, von daher sollte man halt tatsächlich diesen Demos als Begriff nehmen und diesen Demos als Ziel und aber auch als Ausgang von Entscheidungen nehmen, und von daher eben möchte ich da nicht von so einem Staatsvolk in der Zukunft reden, sondern eher von, wie gesagt, allen, die betroffen sind oder die sich betroffen fühlen, sollen auch am Entscheidungsprozess teilnehmen dürfen. Ja, das deckt sich auch mit meiner Auffassung definitiv, und ich glaube, da sind wir, gerade was die Piratenpartei angeht, auch vom Denken her relativ weit. Wir hatten eben über das Thema Wegfall der Nationalstaat ja nochmal gesprochen. Wir hatten über eine doch sehr stark ausgerichtete, national interessierte oder determinierte Politik momentan gesprochen, dass wir halt auf der einen Seite sagen, das hast du auch eben gesagt, Martin, nochmal so die Grundwerte Europas sozusagen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das wollen wir auch alle, nur wenn es dann darum geht, Politik vor Ort zu machen und zu verkaufen, und dann sind eben doch sehr schnell nationale Interessen mehr in dem Vordergrund. Sieht man ja auch gerade sehr häufig in Großbritannien, hat man aber auch gesehen, als wir diskutiert haben hier in Deutschland über europäischen Stabilitätsmechanismus, um Griechenland Hilfen etc. pp., wo dann, ich sag mal, vielleicht dieser klassische Solidargedanke, der ja da auch im Hinterkopf als einer der Grundwerte sein sollte, doch etwas weiter nach hinten geschoben wird. Eine der zentralen Forderungen, die der Menasse in seinem Buch hatte, war oder ist die Abschaffung des Europäischen Rates. Wie siehst du das aus Sicht des EU-Parlamentariers? Würdest du das auch vollumfänglich so unterstützen? Ja, vollem Umfang, den Rat müssen wir abschaffen. Da gibt es mehrere Probleme. Wir haben zum Beispiel ein irrsinniges Transparenzproblem. Ich habe damals für ein Buch, das ich als Mitarbeiter, an dem ich mitgearbeitet habe, habe ich einmal eine Statistik verfasst über Transparenz im Rat. Ich habe mir das genau angeschaut, also nach Tagesordnungspunkte, wie viele Tagesordnungspunkte in den einzelnen Ministerraten in den einzelnen Jahren debattiert wurden und wie viele davon transparent waren. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen oder diese Zahlen gar nicht kennen. Also zum Beispiel 2008, da gibt es für den Rat für allgemeine Angelegenheiten, also für den Außenministerrat, gibt es insgesamt 130 Tagesordnungspunkte, die damals debattiert wurden in diesem Jahr. Und sage und schreibe, ein einziger Tagesordnungspunkt war dabei öffentlich. Gleiches natürlich für andere Ministerräte. Teilweise ist es besser bei Bildung, Jugend und Kultur. Da gibt es einen Prozentsatz von rund 50% der Tagesordnungspunkte, die dann auch wirklich öffentlich nachvollziehbar sind. Also was man sieht beim Rat, sind verschlossene Türen. Man kommt nicht rein, man weiß nicht, wie die Entscheidungsprozesse dort vonstatten gehen. Und da beginne ich jetzt nur von den Ministerräten zu reden. Also dieser Rat hat natürlich auch eine eigene Struktur. Also da sind rund 140, 160 Arbeitsgruppen noch am Werk. Da gibt es natürlich den Coreper 1, den Coreper 2 und. Also da gibt es auch eine enorme Struktur dann dahinter, wo man auch nicht genau weiß, wer sitzt da drinnen, wie wird da die Entscheidungsprozesse abgehandelt, wie finden die dann statt. Das andere Problem, was ich mit dem Rat natürlich habe, ist schlussendlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also dass es schlussendlich mit einer Gewaltenteilung, so wie wir es kennen, als Grundstein unserer Demokratie schlussendlich nicht vereinbar ist. Also ich kann nicht die Exekutive schlussendlich dort zur Legislative machen. Also das hebt die Gewaltenteilung auf. Und das sind zwei so Kernelemente, die man einfach lösen muss. Und die kann man lösen, indem dass man den Rat einfach abschafft, auflöst und dann als Übergangslösung diesen Rat integriert als zweite Kammer ins Europäische Parlament, wo man dann die eine Kammer über über europäische Listen wählen kann und die andere Kammer, da kann man immer noch dann die nationalen Interessen in einer Art Übergangsform dann schlussendlich generieren und sie am Entscheidungsprozess dann teilhaben lassen. Und das wäre, glaube ich, eigentlich so mein Ziel für die nähere Zukunft, dass man eben dorthin kommt, eben den Rat abzuschaffen und ein Zweikammernparlament zu kreieren, der schlussendlich dann diese zwei großen Probleme aufhebt. Ja. Das ist interessant, dass du es ansprichst. Das ist nämlich genau ein Thema, was wir momentan auch innerhalb der AG Europa im Rahmen der Programmatik haben. Auch da haben wir diskutiert, eine zweite Kammer sozusagen neben dem Europaparlament einzusetzen. Da gibt es momentan noch die unterschiedlichsten Ideen. Da gab es auch den Senatsgedanken, also dass man sozusagen Senatoren wählt, die dann eben aus speziellen Regionen kommen, war eine Idee. Das zweite war, das als digitale Bürgerkammer mit zu integrieren, was dann vielleicht so ein bisschen auch in deine Netzwerkgedanken reingeht. Den Ministerrat da reinzusetzen oder gewählte Vertreter aus den jetzt noch Nationalstaaten, das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz. Den werde ich mir direkt mal ganz piratig aufschreiben und leihen sozusagen, okay? Aber wenn jemand da ist, der über diese digitale zweite Kammer etwas referieren kann, also das würde mich schon interessieren, was da die Idee dahinter ist und wie das funktionieren soll. Das finde ich zum Beispiel ein sehr spannender Gedanke. Ja, genau, der ist jetzt eigentlich nicht da, aber da kann ich gerne mal einen Kontakt herstellen. Oder Boris, warst gerade am Saalmikrofon? Nee, scheinbar nicht. Also da kann ich aber gerne auch mal einen Kontakt herstellen. Es ist auch ein niedersächsischer Pirat, der das miterarbeitet hat und da werde ich euch einfach mal miteinander verknüpfen. Spannender Gedanke, würde mich freuen, ja. Alles klar. Was ich mich halt nochmal frage ist, du hattest wieder eben nochmal die Grundidee angesprochen von Europa. Vieles basiert ja darauf, dass es auch eine friedensstiftende Idee war, dieses Europa. Die Gründerväter sozusagen kommen ja aus der Generation, die diesen Krieg noch erlebt hat. Jetzt gehöre ich schon zu einer Generation, da ist der Krieg über 25 Jahre her gewesen, als ich geboren bin, und das wird ja auch immer noch so weitergehen. Das heißt, dieser ursprüngliche oder einer der ursprünglichen Grundgedanken ist ja gar nicht mehr so im gesellschaftlichen Denken drin. Glaubst du, dass es einen gesamteuropäischen Wertekanon wirklich gibt, eine gesamteuropäische neue Idee, die dieses Europa für alle interessant macht, die vielleicht eben das nicht nur aus diesem Friedenskontext mehr sehen? Also ich weiß nicht, ob ich da deine Einschätzung teilen kann. Also ich lebe es immer wieder. Also ich bin ja noch eine Spur jünger als du. Also ich bin 34. Ich glaube, du hast gesagt, du bist Anfang 40. Aber ich kann mich schon noch sehr, sehr gut erinnern an die Gespräche, die ich gemeinsam mit meiner Großmutter und meinem Großvater geführt haben, wo sie mir erzählt haben von den Zeiten des Krieges, wie die Sirenen losgeheult sind in der Stadt, wie man mitten in der Nacht da flüchten musste, die Kinder einpacken und rein in den Luftschutzkeller. Ich kenne die Geschichten, wie mein Großvater einberufen wurde. Es war schon das Ende des Krieges und was da emotional auch in ihm vorgegangen ist. Also ich glaube, dass dieser Wert des Friedensprojekts Europas, also ich glaube, dass dieser Wert schon noch präsent ist und wir als Politiker vor allem oder jeder Bürger auch die Aufgabe hat, immer wieder darauf hinzuweisen, dass dass Frieden an sich ja ein maximaler Wert ist, den es gilt immer auch weiterhin zu bewahren. Nur wenn wir jetzt in einer langen Friedensperiode leben, ist Friede aber immer noch nicht selbstverständlich. Man sieht das ja bitte in anderen Regionen der Welt. Auch Europa, Amerika beteiligen sich immer wieder an Kriegen. Also Krieg existiert und man darf einfach nicht glauben, dass das jetzt überwunden ist in Europa. Noch dazu, wo man jetzt sieht, dass es eigentlich in gewissen Ländern zu einer Renationalisierung kommt, wo rechte Parteien, wo Nazis teilweise wieder auf dem Vormarsch sind und immer mehr Wählerstimmen auch Zuwachs bekommen. Also wenn diese Renationalisierung dann weitergeht, dann ist es genau jetzt wichtig, dass man eben darauf hinweist, dass eben genau das immer wieder zu Kriegen geführt hat und man darauf eingehen muss. Aber zu dem gemeinsamen Wertekanon. Also erstens, die Idee des Friedens, wir brauchen keinen Ersatz dafür. Was es aber sehr wohl daneben noch gibt, ist es natürlich die Idee von Demokratie. Und diese Idee von Demokratie gepaart mit dem, was dazugehört, also Menschenrechte, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, das sind schlussendlich unsere Werte, auf die dieser Kontinent aufbaut und die es eben gilt, auch in internationalen Verhandlungen, in der internationalen Politik zu vertreten. Und das zu vertreten, moralisch glaubwürdig zu vertreten, das ist eigentlich die große Aufgabe, womit wir auch ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb Europas schaffen können. Das beginnt aber auch dabei, dass man dann ganz klar verurteilt, wenn in Amerika Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wenn wir sehen, dass es in Guantanamo Gefangenenstraflager Illegale gibt. Dann müssen wir das auch ganz klar aussprechen, wenn Kriege geführt werden ohne UN-Mandat und, und. Also wenn solche Sachen passieren, auch von vermeintlich Verbündeten, dann muss Europa ganz klar sagen, nein, da dürfen wir nicht mitmachen, nein, das wollen wir nicht so, nein, das ist gegen unsere Vorstellungen. Aber nicht immer nur aus politischem Interesse heraus dann China verurteilen und Russland verurteilen, sondern da muss man ganz klar eine ganz klare moralische Führungsposition innerhalb der internationalen Politik einnehmen und durch diese Führungsrolle, durch dieses glaubhafte Vertreten schafft man dann natürlich auch eine Identifikation mit diesem Projekt und auch Freude, dass man Teil dieses Projekts sein darf. Ja, vielen Dank. Also kann ich vieles von teilen. Ganz kurz, bevor ich jetzt auf sein Mikrofon zugreife, ich habe diese Gespräche auch geführt, noch mit meinen Großeltern. Also ich kenne das sehr, sehr, sehr gut, und nur um es nochmal gerade zu rücken, auch ich weiß den Wert von Frieden da definitiv zu schätzen und bin da auch ein absoluter Verfechter für. Ich habe halt nur Angst, dass das immer mehr verblasst von Generation zu Generation. Das war so der Hintergrund. Dann zum Saalmikrofon, da habe ich eben gesehen, da war der Ralf der Erste, dann würde ich sagen erst Ralf und danach die Angelika. Ich wollte gerne nochmal auf das Hauptthema mit den Netzwerken zu sprechen kommen. Und zwar, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass Netzwerke in Zukunft immer mehr Einfluss haben jetzt auf die parlamentarischen Debatten. Und je internationaler diese Netzwerke sind, umso besser, weil die dann eben auch Vorstellungen haben, wie ihre Forderungen in unterschiedlichen Ländern dann für Reaktionen hervorrufen, wie sie da ankommen. Und zum Beispiel könnte ich es mir gut, also auch für die nähere Zukunft vorstellen, dass es Listen gibt in der EU mit Netzwerken über alle EU-Mitgliedsländer verteilt, die dann thematisch geordnet sind, dass man dann sagt, jetzt zum Thema, jetzt haben wir es zum Naturschutz, da lassen wir jetzt die und die und die Netzwerke hören wir an dazu. Wäre was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Wo ich ein Problem habe bei euren Visionen, ist, wenn ihr sagt, dass es wirklich unterhalb der Europaebene oder EU-Ebene überhaupt keine Unterstrukturen gibt, also weder jetzt die Nationalstaaten noch Regionen noch Kommunen. Und du hast eben eigentlich das Subsidiaritätsprinzip als was Positives dargestellt. Aber wie sollte, wenn es unterhalb der EU-Ebene keine Ebenen mehr gibt, wie sollte dann das Subsidiaritätsprinzip gewährleistet werden? Also, das haben wir eigentlich nie gesagt. Und wenn das jetzt irgendwie so rübergekommen sein soll, dann ist es auf jeden Fall richtig zu stellen. Also, es ist natürlich nicht so, dass es jetzt unterhalb der europäischen Ebene keine Instanz mehr gibt, die in irgendeiner Art und Weise Entscheidungen trifft. Also ganz im Gegenteil. Gerade im kommunalen Bereich macht es ja überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche europäischen Entscheidungen zu treffen oder irgendwelche europäischen Entscheidungsmechanismen überhaupt anzulegen. Also wenn jetzt in der Stadt oder in einem Dorf oder wegen mir auch in einem größeren Gebiet, also wenn man sich innerhalb eines Netzwerks im Grunde, also eines regionalen Netzwerks zum Beispiel, also sagen wir jetzt mal die Ostseeregion oder die Alpenregion oder die Mittelmeerregion über bestimmte Dinge einig ist und die betreffen halt aber niemanden anders, sondern tatsächlich nur diese Region, dann sollen diese Leute da auch zu dieser Entscheidung kommen und gewisse Dinge auch einfach durchsetzen. Also das ist natürlich keine Frage. Es ist halt nur, dass der Nationalstaat an sich halt überholt ist, also und dass sich der Nationalstaat irgendwann von selbst auflösen wird, die Ebene, die wegfällt. Aber also eine kommunale oder regionale Ebene in dem Sinne, also wie gesagt, also die muss jetzt nicht so regional festgelegt sein, wie das Bundesland Sachsen sagt jetzt das und das, sondern es ist dann halt eben eine, was weiß ich ja, die Elbe-Region oder sonst irgendwas, die dann zu einer Entscheidung findet. Und wie gesagt, solange wie diese Entscheidung in diesem Gebiet nicht irgendwie europäische Interessen oder größere oder weiterreichende Interessen betrifft, dann sollen die Leute das auch tatsächlich da eben auf der Ebene, auf der kleinstmöglichen Ebene, die möglich ist, regeln. Okay, da hatte ich das falsch verstanden. Dann Angelika. Ja, danke. Ihr erlaubt, dass ich das mal auf die parlamentarische Ebene zurückbreche. Ja klar, also wir spüren das hier ganz, also mach mal. Okay, da sind zwei, drei Sachen vielleicht. Die Frage Frieden und Europa, die für mich nach wie vor substanziell ist. Es gibt einen Außenminister, der diesen Zusammenhang aufgebrochen hat, und das war ausgerechnet Joschka Fischer, der gesagt hat, Frieden interessiert unsere Generation, die junge Generation nicht mehr. Wir müssen uns jetzt um was anderes kümmern. Das verknüpfe ich jetzt mit einem tagespolitischen Akt bei uns im Landtag in Schleswig-Holstein. Wir haben den Europaausschuss und natürlich diskutieren wir Subsidiarität. Aber es geht morgen früh um ein Treffen mit dem Landtagsdirektor, der die Federführung hat und auch das Panel leitet, der Europaministerin Anke Spornong und den europapolitischen Sprechern, darum die Schwerpunkte festzusetzen für 2013, 2014, für die Sachen, die der Landtag diskutieren soll, beziehungsweise der Europaausschuss. Und da fällt mir auf, und das weiß jeder von euch, glaube ich, der schon mal in der Schulklasse diskutiert hat, ich habe das gemacht, das Programm der Kommission, der Europakommission für 2013, da ist von Frieden oder gemeinsamen Werten überhaupt keine Rede mehr. Da geht es nur noch um Wirtschaft und Stabilisierung der Wirtschaftsregion. Und die Jugendlichen, mit denen ich mich da getroffen habe, und das waren also Durchschnitt irgendwie so 14, 15 Jahre, die haben gesagt, was die da aufgeschrieben haben als Arbeitsprogramm der Kommission, das geht uns irgendwie am Arsch vorbei, weil das ist alles Illusion. Die wissen gar nicht, wie wir leben. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo wir mit unseren Visionen ansetzen sollen und müssen. Nämlich zu sagen, also ich habe jetzt hier ein Konzept, ich sage das jetzt einfach nur mal so, zu sagen, wirklich Frieden, also wenn du guckst, wie Roma abgeschoben werden, aus rot-grünen Ländern auch, wieder umgegangen wird mit Minderheiten in Deutschland, wie die aus Europa kommen, wie Europa und auch zugehörige Länder massiv gegen Menschenrechte verletzen, ist das, glaube ich, ein Punkt, der ganz oben bei uns auf der Agenda stehen muss. War das jetzt eine Frage, oder? Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Nee, ich denke auch, das war ein klares Statement halt, dass eben die Politik in der Kommission oder die Schwerpunktbildung einfach momentan völlig falsch ist und dass da einfach wichtige Fragen wie die Menschenrechte eben nicht auf der Tagesordnung stehen und ausgeblendet werden. Ich denke, das ist das, was Angelika sozusagen auch nochmal einen Appell an uns richten will, dass wir da auch als Piraten dann zum Beispiel auch stärker Position beziehen. Vielleicht kann ich trotzdem was kurz dazu sagen. Ja, natürlich. Also das, was ich rausgehört habe, ja, aus diesem Statement, war ja natürlich diese einseitige Vertretung von ganz speziellen Unternehmens- oder Finanzinteressen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Kernpunkt eben genau dieses Statements. Also dass man auf Grundrechte, Menschenrechte durchaus verzichten kann, nur um Interessen der Unternehmen, Interessen der Finanzwirtschaft zu vertreten. Und ich glaube schon, dass das ein großes Problem auch der Europäischen Union ist. Man muss natürlich sehen, woher sie gekommen ist, die Europäische Union. Sie war halt nie von Beginn an ein Sozialprojekt, sie war halt immer eine Wirtschaftsgemeinschaft. Also es war immer der Wirtschaftsgedanke ganz schwer verankert in dieser Europäischen Union, und genau das sieht man auch heute noch, dass eben genau diese Interessen durchaus mehr vertreten werden. Ein Beispiel vielleicht, in der Europäischen Kommission, die ja das Initiativrecht noch weiter hat, gibt es rund 1000, je nach Zeit, je nach Lage, Arbeitsgruppen. Und in diese Arbeitsgruppen wird eigentlich begonnen, dass man innerhalb eines Gesetzgebungsprozesses die ersten Entwürfe erarbeitet. Wer da aber drinnen sitzt in diesen Arbeitsgruppen, wer überhaupt drinnen sitzen darf in diesen Arbeitsgruppen, ist eigentlich nicht wirklich klar. Also es ist bis jetzt nicht transparent nachvollziehbar, wer wirklich in diesen entscheidenden Arbeitsgruppen drinnen sitzt. Wir wissen bis heute nicht, also es gibt de facto heute noch immer nicht klare Regeln, die zum Beispiel sagt, dass da paritätisch besetzt werden muss. Also dass ausreichend Leute aus der Zivilgesellschaft, ausreichend Leute von Universitäten, ausreichend Leute natürlich auch von der Wirtschaft dort vertreten sind, dass dann wirklich auch im Sinne des Gemeinwohls dort auch bereits in diesen Arbeitsgruppen Entscheidungen getroffen werden können. De facto ist es jetzt so, dass wenn es um Bankenregulierung geht, wenn es um Regulierung des Finanzmarktes geht, immer noch Arbeitsgruppen auftauchen, wo schlussendlich die Bankenvertreter selbst drinnen sitzen und sich selbst regulieren sollen. Also dass das nicht funktioniert und dass die Vorschläge, die dabei entstehen, nicht dem entsprechen, was vielleicht sich der einzelne Bürger erhofft, das ist ja da wohl dann selbstverständlich. Darum kann ich das Statement von vorhin sehr gut nachvollziehen und bin auch dazu ganz viel dieser Meinung und glaube, dass man genau da ansetzen muss und einfach diese Unabhängigkeit der Politik in den Vordergrund rücken muss und diese stärken muss. Und da kommen wir wieder zum Thema Wahlkämpfen, Wahlkampffinanzierung, das, was ich davor schon angesprochen habe. Also ich würde gerne nochmal erläutern, was ich meine. Das, was die EU-Kommission, was der Rat an Papieren veröffentlichen, was Europaausschüsse wie bei uns im Landtag Schleswig-Holstein dann diskutieren, das ist massenweit entfernt von dem, was die Bürger fühlen, was Europa ist. Die haben Ihr müsst, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber die Kommissionsvorschläge für 2013, Jugendliche fassen sich an den Kopf, was da steht zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, weil es nichts Konkretes. Sozialempfänger, Hartz IV und so weiter kämpfen wie viele andere auch, die außerhalb dieser Regelung normal noch verdienen. Muss man fast schon sagen, an der ganzen Energiewende. Das heißt, die Themen, die wirklich den Leuten auf den wirklich brennen und womit sie nicht klarkommen, da finden sie in sämtlichen EU-Verlautbarungen, Diskussionen keine Heimat. Und das heißt, es findet einen Renationalisierungskurs, da gebe ich recht. Das habe ich schon lange angemahnt, dass man das beachten soll, der findet jetzt in der Kommune statt, weil die Leute sich nicht wiederfinden. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo die Piraten sich darum kümmern sollen. Ja, sehe ich genauso, Angelika. Und ich glaube, dass eben gerade dieser Netzwerkgedanke, der bezieht, das ist ja genau das, was letztendlich damit auch vollzogen werden soll, dass man nämlich stärker der Bürger auch Einfluss nehmen kann, eben auch auf die politische Agenda in Europa, in Brüssel und Straßburg, in die Parlamentsarbeit, dass also wirklich dann auch die Themen mal eine stärkere Beachtung bekommen. Und das kann man nur erreichen, indem man einfach da die Rechte des Bürgers an der Stelle auch stärkt. Und so habe ich zumindest von Martin und Alex auch diesen Grundgedanken jetzt verstanden. Ist das soweit richtig? Das finde ich total gut. Meine Frage ist nur, weil ich tue ja nun dauernd durchs Land, ich glaube, dass wir den Anschlusspunkt nicht mehr haben. Den müssen wir neu konstruieren als Piraten. Da stimme ich dir zu. Das ist das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Goldene Regeln und Reden und gemeinsames Europa und Frieden. Die Leute haben die Schnauze voll davon. Die haben Existenznöte und wir brauchen dann eine neue Kommunikationsbasis. Und das ist ja das Gute an diesem Gespräch auch heute Abend. Ein neues Netzwerk, um zu zeigen, dass wir neue Wege suchen, zu kommunizieren und Probleme zur Sprache zu bringen. Das ist nicht die Sprache der Kommission, der EU und auch nicht des Rates. Genau, das sehe ich genauso. Der Uli ist auch noch am Saalmikrofon, hat eine Frage. Ich würde ihn jetzt ganz gerne bitten, die Frage zu stellen. Uli? Ja, ich möchte das vielleicht noch ein kleines bisschen verstärken. Und zwar habe ich ein Defizit bei den jungen Menschen an Begeisterung für Europa. Ich habe einen Sohn, der 1977 geboren ist und eigentlich repräsentativ für mich erscheint für eine Generation, die sich für diese Themen Freiheit und Frieden und so weiter eigentlich nicht interessiert, weil sie das als selbstverständlich hinnehmen. Das ist für sie selbstverständlich und da wird kein Hund hinterm Ofen hervorgelockt. Ich sehe das emotionale echtes Emotionaldefizit in Bezug auf Europa. Und ich denke jetzt mal an ein Stichwort Heimat. Ja, Heimat ist ein Begriff, der also wahrgenommen wird von Fußballfans, die also für eine für die Fußballmannschaft begeistert ist. Heimat wird empfunden, wenn man also zum Beispiel als Thüringer sieht, wie viele Leute Erfolg beim Wintersport haben und so weiter. Ich sehe also hier, dass also das Emotionale bei solchen Netzideen überhaupt nicht erfüllt wird. Und das sind also echte Defizite, die durch solche Ideen nicht bedient werden. Wie seht ihr das Thema Emotionalität und Netzwerke? Also ich sehe jetzt erstmal grundsätzlich nicht das Problem, dass wenn jetzt ein Homie aus meiner Gegend irgendwie ein cooler Fußballspieler ist, dass ich dann den ich auch einen coolen Fußballspieler finden sollte. Oder wenn jetzt ein cooler Skispringer aus meiner Gegend kommt, warum ich den dann nicht toll finden soll und irgendwie eine emotionale Bindung da zu dem aufbauen soll, weil der jetzt gerade irgendwie aus meiner Ecke kommt. Also das Problem sehe ich jetzt eigentlich nicht. Also die entscheidende Frage, die glaube ich hinter dem allen steckt, zumindest was... Hallo? Ja, wir hören dich. Alles ist gut. Okay, gut. Also die Frage, die am Anfang vom Uli gekommen ist, das war ja so ein bisschen, wie er geschildert hat, dass es schwer ist, dass er seine Kinder oder überhaupt, dass man Jugendliche noch emotional mit Politik oder auch mit dem Thema Europa erreicht. Und das kann ich schon verstehen. Also das ist aber, glaube ich, nicht nur jetzt bei Jugendlichen der Fall, sondern diese Politikverdrossenheit, das zieht sich durch die ganze Bevölkerungsschicht. Also ein Beispiel zum Beispiel. Mein Vater zum Beispiel, der hat in der Föst gearbeitet und in der Chemie Linz. Das waren zwei sehr, sehr große Industriewerke in Linz. Und früher war es noch so, wenn der sozialdemokratische Bundeskanzler dort eingekehrt ist, dass die Leute ihm noch zugejubelt haben. Mittlerweile ist es so, dass sich der Bundeskanzler dort in diese Werke eigentlich nicht mehr traut. Weil, und das wörtlich, so sagen es mir die Arbeiter, er Angst haben muss, dass er schlussendlich vertrieben wird von den Arbeitern. Was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich, dass das Problem der Politikverdrossenheit die politischen Entscheidungen selbst sind. Dass viele Leute verstanden haben, was schiefläuft, dass viele Leute sehen, dass unser System, wie wir es derzeit aufgebaut haben, vollkommen schiefläuft, dass die Verteilung von Arm und Reich eine riesengroße Schere macht, dass die Armen immer ärmer werden und eine kleine Schicht von Leuten immer reicher werden. Die Leute sehen das, die Leute verstehen das und sie sehen aber auch, dass die Politik nicht entgegenkommt. Also gegenlenkt. Sie seht, wie die Politik teilweise vereinnahmt wird von einzelnen Partikularinteressen und es die Politik nicht mehr in der Lage ist, sei es einzelne Parteien, sei es einzelne Gruppierungen, dass sie dagegen steuern und dass sie da die passenden Antworten noch gibt. Noch dazu, wo eigentlich ganz viele Antworten ja auf den Tisch liegen. Also die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, also da gibt es ja ganz logische Antworten. Die Frage auf Geldschöpfung, wie Geld entsteht und wer dadurch schlussendlich Reichtum und auch ja, Macht ausübt in unserer Gesellschaft, das sind ja, da gibt es ja schon ganz viele Lösungsmodelle, sie werden nur nicht umgesetzt. Und dieser Stillstand, diese Abhängigkeit von der Politik, von einzelnen Partikularinteressen, das führt zu dieser Politikverdrossenheit. Und genau da müssen wir eben ansetzen, dass man die Politik unabhängig gestaltet, dass man sie öffnet, eben durch Netzwerke zum Beispiel, dass man die Zivilgesellschaft mehr in die Verantwortung nimmt, sie mehr teilhaben lässt, die direkte Demokratie ausbaut, dass dieser politische Prozess aufgebrochen wird von neuen Ideen, die dann in diesen Prozess mit hineinwirken und dass die Parteien, die schlussendlich ja, sich als Modell mehr oder weniger ins Abseits geschossen haben durch ihre Abhängigkeiten, dass die Konkurrenz bekommen, dass da neuer Wind reinkommt und dass halt auch mehr Macht für neue politische Ideen dann schlussendlich gegeben ist. Vielen Dank. Frank, du hast auch eine Frage. Ja, kann man mich hören? Wir hören dich klar und deutlich. Danke. Ja. Okay, also das war schon prima. Also es geht eigentlich das letzte Statement fast schon eine Beantwortung meiner Frage. Ich möchte sie aber trotzdem oder meines Punktes sind trotzdem nochmal nennen. Das letzte Statement habe ich aber auch wirklich als Auftrag sozusagen mitgenommen, dass wir programmatisch wirklich an den Themen weiterarbeiten, an denen wir arbeiten. Ich wollte letztendlich auf das eingehen, noch ein bisschen, was Piratenbär gesagt hat. Das sehe ich auch so sozusagen, dass diese sozialen Fragen in den bei den Leuten vor Ort irgendwie ein Thema sind. Und ich stelle mir so die Frage, ich habe mir auch in den letzten Wochen oder Monaten die Fragen gestellt, was ist denn sozusagen die Vision, was ist eine attraktive Vision für Europa? Also generell nicht nur für mich, sondern womit kann man die Leute wirklich mitnehmen? Und da spielen die Sache Frieden und Wohlstand und Demokratie, Freiheit, die spielen da alle eine Rolle, aber oder auch Emotionalität. Und ich bin auf einen Punkt gekommen. Ich habe das genannt Europa von unten. Also ich glaube, viele erleben halt Europa von seiner Geschichte, dass es halt mit Gründerfedern und so, dass es lange von den politischen Eliten getragen wurde, was ja auch gut und richtig war. Es ist auch von der Bevölkerung, glaube ich, auch getragen worden, aber das scheint mir so ein bisschen an die Grenzen zu kommen und dass wir jetzt vielleicht in einer Phase sind, wo wir sagen, wir brauchen irgendwie Schwung von den Leuten, also ein Bottom-up statt Top-down. Und das wollte ich so in die Runde mal werfen, ob das irgendwie was ist, wo ihr was mit anfangen könnt. Ja, möchtest du die antworten? Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also ich habe schon gesagt, also ja, also diese Parteien, so wie sie derzeit existieren, sind nicht mehr in der Lage, aufgrund ihrer Abhängigkeiten von gewissen Partikularinteressen, dass sie gemeinschafts- oder gemeinwohlorientierte politische Entscheidungen treffen. Sie sind zu sehr abhängig und genau das ist das Problem. Also wir müssen diese verkrustete Parteienstruktur, diese verkrustete Entscheidungsstruktur aufbrechen durch direkt demokratische Elemente. Dadurch, dass wir der Zivilgesellschaft mehr Raum geben für Partizipation im politischen Entscheidungsprozess, dadurch neue Ideen reinkommen, dadurch auch ein neuer Machtfaktor in den politischen Entscheidungsprozess reinkommt, der schlussendlich dann die Parteien auch zwingt, dass sie wieder umlenken müssen. Also ja, selbstverständlich, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass genau die Menschen, die Bürger die Sachen in die Hand nehmen müssen und endlich sich erheben müssen und einfach eintreten müssen für Verteilungsgerechtigkeit, für all diese brennenden Fragen, die ja derzeit irgendwie alle auf den Tisch liegen, aber wofür die Politik einfach nicht mehr in der Lage ist, diese herkömmliche Politik nicht mehr in der Lage ist, Antworten zu liefern. Und ja, da braucht es mutige Bürger, ja, da braucht es eine lebendige Zivilgesellschaft, die einfach aufsteht und die Sache selbst in die Hand nimmt. Und genau das muss kommen in der Zukunft, weil ansonsten sehe ich nicht mehr die Möglichkeit, dass die Parteien es in eine vernünftige Richtung lenken. Ja, vielen Dank. Sehr schönes Statement, hat mir gut gefallen. Aufbrechen hast du gerade gesagt. Ich komme jetzt gleich auf dich, Piratenbär, nur kurz einen Satz. Aufbrechen der Strukturen, dass der Bürger das sozusagen in die Hand nimmt, das bedeutet auch letztendlich, dass wir ganz klar für eine von den Bürgern konstituierte Verfassung eintreten können und sollen, richtig? Ja, selbstverständlich. Das mit Aufbrechen, das mit Teilhabe, ja, selbstverständlich soll das dazu führen, dass wir halt dann eine gemeinsame europäische Verfassung haben. Das beginnt aber nicht, dass wir in irgendwelchen Hinterzimmern einen Verfassungsvertrag ausverhandeln und dann hoffen, dass wir den irgendwie durchpeitschen. Sondern das beginnt schon dabei, dass man einfach einen vernünftigen Verfassungskonvent von den Bürgern wählen lässt. Dass wir dort Repräsentanten drinnen haben, die dann an einem Verfassungsentwurf wirklich arbeiten. Und dieser Verfassungsentwurf, der muss natürlich dann zur Abstimmung gebracht werden. Und das sollte natürlich dann auch eine gleichzeitige Abstimmung in ganz Europa sein, in allen Mitgliedstaaten. Martin, du zitierst gerade aus einem unserer Anträge fürs Wahlprogramm, 1:1 fast, klasse. Ja, das ist das Internet, da kann jemand mitlesen dann nebenbei, was ihr so geschrieben habt, und dann wiederhole ich es. Nein, Scherz. Ja, sehr schön. Naja, also ehrlich, das ist genau die Zielrichtung, die wir jetzt hier innerhalb der AG Europa zum Beispiel auch erarbeitet haben und was ja auch als Wahlprogrammantrag zum Beispiel und dem nächsten Bundesparteitag genauso vorgelegt wird. Finde ich gut. Vielen Dank nochmal für diesen Beitrag. Dann, Angelika, du warst noch dran. Ja, weil ich will das einfach nochmal unterzeichnen von der Praxis her. Im Europaparlament, ich meine, ich war da immerhin 5 Jahren, ist es möglich, diese neue Politik anzuschließen, anzudenken und zu diskutieren. Und zwar vollkommen fraktionsübergreifend. Als ich zurückgekommen bin nach Deutschland und jetzt im Landtag Schleswig-Holstein, bin ich echt schockiert, wie Parteibibeln, Fraktionszwänge jede Initiative pro Europa eigentlich blockieren. Das sollen wir im Blick haben, wenn wir das diskutieren. Ich nehme jetzt Bezug auf den Vorredner, habe mir jetzt nicht gemerkt, wer es gerade war. Aber es ist ganz wichtig, es gibt es gibt Diskussionsebenen, wo man wirklich jenseits von Parteigrenzen sagen kann, das muss jetzt sein, damit wir als Europäer so leben können und nicht als Vorbild für andere, sondern auch unterstützen können. Und das gibt es in nationalen Parlamenten bislang nicht. Das ist zumindest mein Ziel, das jetzt mal in Schleswig-Holstein durchzusetzen. Und ich hoffe, unsere Bundestagskandidaten machen das dann, wenn sie gewählt sind, auch. Es ist eine absolute Differenz zwischen der Wahrnehmung von politischen Debatten und Notwendigkeiten. Und solange wir im Koalitions- oder Oppositionsstreit verharren, kommen wir überhaupt nicht weiter. Und das Europaparlament ist eine gute Schule. Und deswegen auch nicht, weil das kommt ganz wenig bei euch vor. Das ist wirklich so, dass für gute, positive Sachen Fraktionen übergreifend bis auf die extreme Rechte natürlich da alle zusammenstehen. Und da könnte man sich in Deutschland mal ein Beispiel nehmen. Vielen Dank. Also ich glaube auch, dass das Europaparlament eine Institution ist, die letztendlich auch wirklich zeigt, dass das Europa funktionieren kann. Martin, du wolltest jetzt darauf antworten, danach noch der Hamburg-Frank und der Flo und dann gucke ich mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir hatten ja so 9:45 als Deadline. Das wären dann so die beiden letzten Fragen, denke ich mal. Ja, vielleicht kann ich gleich antworten auf das Statement von Frau Bär. Also das ist natürlich für mich ein aufgelegter Elfmeter für ein Plädoyer für das Europäische Parlament. Also ja, ich kann Sie oder die Frau Bär in diesem Punkt nur unterstützen. Also das Europäische Parlament, die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments, die ist schon sehr transparent und auch sehr fortschrittlich. Wenn man sie vergleicht zum Beispiel mit dem österreichischen Nationalrat, da hat es vor kurzem eine Anhörung gegeben in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung. Zu dieser Anhörung in dem Ausschuss, die war aber nicht einmal öffentlich, die wurde nicht einmal live im Internet gestreamt. Man konnte diese Anhörung nicht einmal teilnehmen. So etwas wäre im Europäischen Parlament überhaupt nicht denkbar. Jede Ausschusssitzung ist öffentlich. Jede Ausschusssitzung kann im Internet live angesehen werden. Im österreichischen Nationalrat sind die Ausschusssitzungen verschlossen. Da steht man vor verschlossenen Türen, man weiß nicht, was da drinnen verhandelt wird. Auch was die überfraktionelle Zusammenarbeit betrifft, hat die Frau Bär vollkommen recht. Also die Mehrheitsfindung im Europäischen Parlament, die ist natürlich viel breiter und viel offener gefächert, als sie im nationalen Parlament stattfindet. Also es gibt natürlich unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Positionen in den einzelnen Fraktionen, schon aufgrund der einzelnen mitgliedstaatlichen Zugehörigkeit. Es gibt über Fraktionsgrenzen hinaus natürlich immer wieder große Zusammenarbeit und auch Zusammenarbeit, die funktioniert. Also das strikte Getrenntsein zwischen Opposition und Regierung gibt es im Europäischen Parlament nicht. Also da gibt es immer wieder neue Mehrheiten, die sich finden. Hat natürlich auch den Vorteil, auch was die europäische Öffentlichkeit betrifft, dass es natürlich für einen Bürger oder für einen Wähler nicht ganz klar ist, wer ist jetzt sozusagen der Good Cop und wer ist jetzt der Bad Cop. Und diese Unterscheidung nicht so klar ist und natürlich auch das Schwierige ist dann für europäische Debatten, weil man eigentlich dann nie so genau weiß, wie der Entscheidungsprozess dann stattfindet, wer sagt was, wer ist für was, das erschwert es auch ein bisschen. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, also dass man die Zusammenarbeit auch überfraktionell natürlich stärken kann und dass man vom Europäischen Parlament auch auf nationaler Ebene sehr, sehr viel lernen kann, was den Arbeitsprozess und was die Transparenz betrifft. Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch Flo und Hamburg-Frank. Flo, fängst du an? Mache ich, danke. Eine ziemlich kurze Frage, und zwar waren die beiden größten, meiner Meinung nach, beiden größten primären Bezugsrahmen der Menschen im letzten Jahrhundert in etwa die Religion und die Nation. Was würdet ihr sagen, wäre der primäre Bezugsrahmen in diesem Sinne für die Menschen in einem Europa der Netzwerke? Kurze Frage, kurze Antwort. Gemeinsame Werte wie Demokratie, Grundrechte, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Vielen Dank. Dann Frank. Ja, ich wollte auf einen Punkt von vor 5 Minuten nochmal eingehen. Da ging es ja um die Frage, dass wir wohl Konsens haben, dass wir eine gemeinsame Verfassung in Europa gerne hätten und die basisdemokratisch praktisch entstehen sollen vom Prozess. Und da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, jetzt für uns als Piratenpartei, dass es dann natürlich am besten und am glaubwürdigsten ist, wenn wir diesen Diskurs, wie es dazu kommt, wenn wir den wirklich europaweit führen, also wenn wir das, auch wenn es schwieriger ist, wir sind jetzt hier Piratenpartei Deutschland, aber wenn wir das per Mumbles mit anderen Piraten in ganz Deutschland machen und das sozusagen dann wirklich auch leben. Und das Gleiche gilt vielleicht, was Angelika Bär, glaube ich, mit den Sozialfragen, die sie vor Ort eben erlebt, die mit Europa irgendwie nicht beantwortet werden, wenn wir solche Themen auch europaweit besprechen mit anderen Piraten und das nicht auf der nationalen Ebene belassen. Ja, vielleicht antworte ich da ganz kurz drauf. D'accord. Also wir haben natürlich einmal immer eine Betrachtungsweise für das Bundestagswahlprogramm, aber wir haben 2014 Europawahlen. Insofern macht das spätestens zu dem, wenn es dann um dieses Programm geht, auf jeden Fall Sinn. Und wir haben das ja auch schon aufgegriffen. Wir werden nächste Woche, die Einladung kommt morgen, ein erstes internationales Mumble mit den britischen Piraten haben. So im Kontext der Cameron-Rede, und da kann man ja auch die eine oder andere Frage auch schon mal mit einbauen. Also greifen wir auf, setzen wir auch so weit um. Vielleicht dazu noch als Ergänzung, also ich finde die Bestrebung grundsätzlich, diese PEU oder diese Piratenpartei Europa grundsätzlich sehr gut und möchte euch da ermuntern, da halt irgendwie am Ball zu bleiben. Wir waren gemeinsam, also der Martin und ich damals in Prag, und haben uns das angeschaut und fanden das grundsätzlich eben eine sehr gute Idee, und wie gesagt, möchte euch da ermuntern, da weiterzumachen auf dem Weg, weil ich glaube, dass es sehr, sehr witzig, sehr wichtig und nützlich ist. Ja, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall mal an die internationalen Koordinatoren auch weitergeben. Im Moment verharren leider ein paar Dinge immer wieder aufgrund auch von Formalias, aber ich glaube, überall ist schon der Wille da, das Projekt auch nach vorne zu bringen. Gut, dann vielleicht von mir noch eine Abschlussfrage sozusagen, wenn wir mal jetzt in die Umsetzung gehen wollen und sagen, okay, dieses Europa der Netzwerke ist erstrebenswert. Ist das aus eurer Sicht so, wird es da eine schrittweise natürliche Entwicklung hingehen? Muss man das oder kann man das nur realisieren mit einem großen Cut oder einem großen Schritt? Oder sind da verschiedene Zwischenschritte und noch andere Modelle sozusagen auf dem Weg dahin denkbar? Wird ja zum Beispiel diskutiert, diese Vereinigten Staaten von Europa, wo man dann sozusagen versucht, zumindest die Nationalstaatlichkeit auf andere Ebene zu bringen und vielleicht in dem Kontext noch ein bisschen mehr Demokratie in Europa zu implementieren. Wie seht ihr das? Schrittweise Implementierung, Zwischenschritt oder eben direkter Cut? Ein direkter Cut ist, glaube ich, grundsätzlich nicht möglich. Also wie gesagt, wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass man eben zum Beispiel, wenn man jetzt einen Petitionsausschuss reformiert oder dass man eben Netzwerke oder solche entsprechenden Leute dann auch in Ausschüssen oder in der Plenartagung mal sprechen lässt. Also es sind natürlich viele kleine Schritte, die man machen muss, immer mehr Demokratisierung, immer weitergehen. Und ich denke halt auch, wie gesagt, dass nicht mit einem Vereinten Staaten von Europa Schluss sein sollte, sondern mit tatsächlich Vereinten Staaten halt, also wie die UN sie halt eben darstellen grundsätzlich. Die UN muss man natürlich von Grund auf dann auch reformieren, demokratisieren. Aber natürlich sind das viele kleine Schritte, die man da machen muss. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt mit einer Revolution uns allen den Gefallen tun, sondern dass wir da jetzt, wie gesagt, so schnell wie möglich und so viele wie mögliche Schritte gehen müssen und das immer weiter demokratisieren müssen. Ja, dann vielen Dank. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, 22.15 Uhr eigentlich eine Punktlandung hinzulegen. Dann ganz herzliches Dankeschön an den Alexander und natürlich an den Martin Ehrenhauser, dass ihr Zeit gefunden habt oder euch die Zeit genommen habt, uns hier zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen. Mir hat es viel Spaß gemacht, die Diskussion. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich vielleicht in Zukunft nochmal der ein oder andere Anknüpfungspunkt ergibt und ihr uns nochmal besucht. Nochmal vielen Dank und auch an das Publikum für die aktive Teilnahme. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön natürlich für die Einladung und auch mir hat Spaß gemacht und jederzeit wieder herzlich gerne. Danke. Ja, danke, ciao.